Wir sind am Niederfeldsee im Norden von Essen. Altendorf. Es ist ja ganz erstaunlich ruhig hier. Wir sind also tatsächlich an einem See mit Wasservögeln. Und wir sind hier mit Clarisse Aqualla, einer Künstlerin, die, finde ich, sehr interessante Arbeit macht. Und wir möchten sie gerne über ihren Lebensweg befragen und uns bitten, ein bisschen zu erzählen. Du bist sozusagen ein lebendes Geschichtsbuch, Clarisse. Du kannst so viel direkt als Zeitzeugin erzählen. Ja. Wo möchtest du beginnen? Ja, danke schön. Ich heiße Clarisse Aqualla. Habibanata ist mein künstlerischer Name. Ich komme aus dem Kongo-Brazzaville. Und ich war Studentin in der DDR, also ich habe auch DDR kennengelernt. Ich habe im Karl-Marx-Stadt studiert. Heutzutage ist Chemnitz. Ja, also ich habe die DDR gekannt, ne? Und das war eine schöne Zeit. Jetzt lebe ich hier in Essen. Ich kann sagen, ich bin eine Multitalent-Frau. Ne? Ich habe EDV studiert. Ich benutze EDV jetzt, um meine Kunst zu zeigen. Weil ich denke, jede Person hat eine künstlerische Seite, eine versteckte künstlerische Seite. Und ich habe meine künstlerische Seite entdeckt. Und das ist, was ich mache. Ich habe angefangen mit einer Recherchearbeit. Woher kommen meine Großeltern? Warum lebe ich hier in Deutschland? Ich habe verstanden, dass das hat mit meinem Großvater zu tun, weil mein Großvater hat gegen Deutschland gekämpft für Frankreich. Ich denke, ich bin hier, um diese Geschichte zu erzählen, weil in der Schule wird solche Geschichte nicht erzählt. Ne? Und ich erzähle diese Geschichte, dass mein Großvater im Ersten Weltkrieg, das ist 1914 bis 1918, der hat für Frankreich gegen Bismarck gekämpft, ja. Und mein Großvater ist nicht gestorben, ne? Im Krieg gestorben, nein. Ich habe meinen Großvater auch erlebt. Der ist 1977 gestorben und der hat mir selbst die Geschichte erzählt. Ich habe meinen Großvater gefragt, warum er gekämpft hat. Der hat gesagt, erstmal, der war ein Volontär, ne? Freiwilliger. Und der in dieser Zeit, der war ja Franzose, ne? Weil wir waren ja eine französische Kolonie gewesen. Und der hat sich gesehen als Franzose. Und als man gesagt hat, man sucht Leute, die gegen Deutschland kämpft, und er war ein Volontär, weil mein Großvater ist ein Kämpfer. Na? Und ich habe diese kämpferische Blut in mir, ne, durch meinen Großvater. Und mein Großonkel, der ist Künstler. Der war ein großer Tänzer, ne? Und der hat sich immer bemalt. Das ist, was ich hier mache. Das kommt von meinem Großonkel. Also, okay, ne? Mütterlicher Seite. Okay. Genau. Und von ihm habe ich dann diese Identität entdeckt. Ja. Ne? Ja. Du hast also so, ja, so Punkte im Gesicht. Mhm. Aha, mhm. Die auf der Stirn und an den Seiten von den Augen. Genau. Mhm, mhm. Und der hat sich immer so geschminkt. Ne? Okay. Ja, der war ein Häuptling. Ja. Und war auch eine Tänzer, aber nicht irgendeine Tänzer. Der war wirklich charismatisch. Mhm. Und die Europäer, als die in Afrika waren, die Fotografen, die haben ihn immer gefilmt, ne? Und man hat immer seine Postkarte hier in Europa verkauft. Und eines Tages habe ich im Internet recherchiert, habe ich tatsächlich bei eBay ein Buch gefunden, wo er drin ist, ne? Und weil ich kannte nur den Titel, ne? Und dann habe ich gesucht. Dann habe ich einen Mann aus Bremen, hat das dann im Internet, bei eBay, ne, verkauft. Dann habe ich diese, das ist wie ein Katalog, ne, habe ich dann bestellt. Und da drin, schade, dass ich das Buch nicht mit habe. Und das Buch ist er drin, mein Großonkel drin. Und er hat seine Geschichte dann erzählt. Ich werde dir das per WhatsApp schicken. Ja. Und als ich das gesehen habe, dann habe ich meine Tochter gesagt, ja, guck mal, mein Großonkel ist bei eBay. Da sagt Mama, du bist verrückt. Ich habe gesagt, nein, guck. Keiner hat geglaubt, weil die Geschichte erzählt keiner mehr. Ne? Der war sehr, sehr berühmt. Mhm. Man hat wirklich, ja, Seine Stil, seine Fasson, ne, sich zu schminken, hat immer die Europäer interessiert. Angelockt. Genau. Ne? Ja. Okay. Clarisse, ich höre immer so gerne auch, wie ist das mit den Frauen? Was sind deine Erinnerungen von Frauen aus der Zeit? Waren Frauen für dich wichtig? Sind Frauen Erinnerungen an Mutter, Großmutter wichtig? Du hast jetzt von Onkel und Großvater erzählt. Wie ist es mit den Frauen? Meine Großmutter zum Beispiel, die war auch eine starke Frau. Aber noch, ich war nicht so interessiert an meine Großmutter. Also wir hatten keine, ich weiß es nicht. Die Geschichte von meiner Großmutter ist für mich nicht so relevant. Ja. Ne? Nur die Geschichte von meinem Großvater und meinem Großonkel. Ja, ich meine, das ist ja vielleicht auch, das sagt ja auch schon was aus über die Frauen. Eventuell, ne? Über den Stand, die Position der Frauen in der Gesellschaft. Ja, ich kann meine Großmutter nicht unterschätzen, weil die war eine starke Frau, aber wir hatten nicht so gute Beziehungen. Ich weiß es nicht. Ihre Geschichte interessiert mich bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt noch. Na? Weil ich habe die Geschichte ja hier in Deutschland entdeckt. Na? Und deswegen bin ich bereit, diese Geschichte von meinem Großvater und Großonkel zu erzählen, weil ich habe die Geschichte jetzt, zum Beispiel die Geschichte von meinem Großvater ist auch im Internet. Die Franzosen, die haben seine Foto und seine Geschichte auch geschrieben. Mhm. Ja? Und das Buch von meinem Großonkel ist auch da. Und ich als eine Person, die immer Recherche mache, und ich finde, ich bin verbunden mit dieser Geschichte. Und deswegen bin ich sehr, sehr interessiert und mache ich so weiter mit dieser Geschichte, weil das soll nicht tot sein. Ne? Das ist das.